Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My hidden friends. Meine verborgenen Freunde. Okay, verse 4. Vers 4. Guys, do you like Colossians as much as I do? Leute, liebt ihr den Kolosserbrief auch so sehr, wie ich es tue? Daniel loves it. He thinks it's a very rich epistle. Daniel liebt ihn. Er hält ihn für einen sehr reichen Brief. You know, I think I'm going to do it for a long time in the devotionals. Just go through books of the Bible. Ich denke, ich werde es eine lange Zeit in den Andachten so machen, dass ich einfach durch die Bücher der Bibel gehe. Most of my Christian life I've been teaching subjects that God put on my heart. Die meiste Zeit meines christlichen Lebens habe ich Themen unterrichtet, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. And I love that. Und das liebe ich. I love to take one subject and study the whole Bible thoroughly. Ich liebe es, ein Thema zu nehmen und die ganze Bibel gründlich zu studieren. But I also found that we find so much richness as we go through books of the Bible or chapters. Aber ich habe auch festgestellt, dass wir so viel Reichtum finden, wenn wir durch die Bücher oder Kapitel der Bibel gehen. So, let's tackle verse 4. Nehmen wir also Vers 4 in Angriff. Here's what it says. And as Christ himself is seen for who he really is. Und so wie Christus selbst als das erkannt wird, wer er wirklich ist. When Christ is seen for who he really is. Wenn Christus als das erkannt wird, wer er wirklich ist. I mean, what does that even mean? Was bedeutet das überhaupt? You know, here is the truth that we have our own Christ, don't we? Hier ist die Wahrheit. Wir haben unseren eigenen Christus, nicht wahr? You know, we have the Jesus that we like and that fits into our life. Wir haben den Jesus, den wir mögen und der in unser Leben passt. You know, and of course, you can find the fullness of the Godhead in Christ, so there is no end. Und natürlich kannst du die Fülle Gottes in Christus finden, so dass es kein Ende gibt. But listen, you can't see Christ the way you want to see him. Aber hör zu, du kannst Christus nicht so sehen, wie du ihn sehen willst. You have to see Christ as for who he really is. Du musst Christus so sehen, wie er wirklich ist. You know, he is the Son of God, he's the only truth, he's the only way, he's the only life. Er ist der Sohn Gottes, er ist die einzige Wahrheit, er ist der einzige Weg, er ist das einzige Leben. And you always have to keep looking at Jesus for who Jesus is. Not who you want him to be. Und du musst Jesus immer als den ansehen, der er ist und nicht als den du haben willst. And of course nobody can do that better than the Holy Spirit, especially as you go and meditate on the Gospels. Und natürlich kann das niemand besser als der Heilige Geist, besonders wenn du über die Evangelien meditierst. So the Gospel is revealing us, is showing us the real Christ. Das Evangelium offenbart und zeigt uns den wahren Christus. And the Holy Spirit is opening the picture for us. Und der Heilige Geist öffnet das Bild für uns. So that's why I always encourage you people, go slowly through the gospel with the Holy Spirit to see the real Jesus and through that you see the real God. Deshalb ermutige ich die Menschen immer, mit dem Heiligen Geist langsam durch das Evangelium zu gehen, um den wahren Jesus zu sehen und durch ihn den wahren Gott zu erkennen. So as Christ himself is seen for who he really is. Und so wie Christus selbst als das erkannt wird, wer er wirklich ist. Who you really are will also be revealed. Wird auch offenbart werden, wer ihr wirklich seid. Think about this. Denk darüber nach. You will never have the real you revealed to yourself until first you have the real Christ revealed to yourself. Du wirst niemals dein wahres Ich vor dir selber offenbaren, bis du nicht zuerst den wahren Christus vor dir selber offenbart hast. Do you know why? Weißt du warum? Ah, because you are in Christ. Ah, weil du in Christus bist. So what do? We look at ourselves outside of Christ. Was tun wir? Wir betrachten uns selbst außerhalb von Christus. And then you don't have a revelation of who you really are. Und dann haben wir keine Offenbarung darüber, wer wir wirklich sind. So people get so frustrated. Oh, I've tried to overcome this weakness, but I can't. Die Leute sind so frustriert. Oh, ich habe versucht, diese Schwäche zu überwinden, aber ich kann es nicht. You know, I know so many Christians who walk around cursing themselves all the time. Ich kenne so viele Christen, die sich ständig selbst verfluchen. Oh, I'm so stupid. Oh, ich bin so dumm. Do you know, I remember. Ich erinnere mich, that many, many, many times I heard a very close friend of mine talk about themselves like this. Dass ich viele, viele Male einen sehr engen Freund von mir so über sich selbst reden hörte. Yeah, they did something stupid, it's true. Ja, er hat etwas Dummes getan, das ist wahr. And then they always said, man, I'm stupid. Und dann sagte er immer, Mann, bin ich dumm. And because it was a very close friend. Und weil er ein sehr enger Freund ist. I always said this. Habe ich immer gesagt. No, you are not. Nein, das bist du nicht. Ah, and then they would argue with me, but look what I did. Und dann argumentierte er und sagte, schau, was ich gemacht habe. I said, listen, you did something stupid, but that does not make you a stupid person. Ich sagte, Du hast etwas Dummes getan, aber das macht dich nicht zu einem dummen Menschen. So look what happens. Schau, was passiert. We look at our actions, at our behaviors and even wrong choices. Wir schauen unsere Handlungen, unser Verhalten und sogar unsere falschen Entscheidungen an. And then we get our revelation for who we really are from looking at that. Und dann bekommen wir die Offenbarung, wer wir wirklich sind, indem wir uns das vor Augen führen. You can't do that. Das kannst du nicht tun. Only as you see Christ for who he really is, will you see yourselves for who you really are. Nur wenn du Christus so siehst, wie er wirklich ist, wirst du dich so sehen, wie du wirklich bist. So you look at the beauty and perfection of Jesus. Du schaust auf die Schönheit und Vollkommenheit von Jesus. And say, wow, thank you, Holy Spirit, for revealing that to me. Jesus is amazing. Und sagst, wow, danke, Heiliger Geist, dass du mir das offenbarst. Jesus ist so wundervoll. And as you look at him, at the same moment you look at yourself in him. Und während du ihn ansiehst, betrachtest du im selben Moment dich selbst in ihm. And then you say, wow, I'm also perfect and complete now because I'm in him. Und dann sagst du, wow, ich bin nun auch so perfekt und vollkommen, weil ich in ihm bin. Look what 2 Corinthians 3 tells us. Schau, was im 2. Korinther Kapitel 3 steht. As we behold, which means to stare at him, indem wir ihn anschauen, ihn anstarren, with unveiled faces, with unveiled eyes, mit unverhülltem Angesicht, we will change from glory to glory. Wie in einem Spiegel werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So, what do you see when you look in a mirror? Was siehst du, wenn du in einen Spiegel schaust? You see yourself. Du siehst dich selber. So you have to look at Jesus as in a mirror. Du musst Jesus anschauen wie in einem Spiegel. So, when you look in the mirror, you see yourself. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du dich selber. And when you look at Jesus as in a mirror, you see yourself in Jesus. Wenn du Jesus wie in einem Spiegel betrachtest, siehst du dich selbst in Jesus. That's exactly what Paul said in 2 Corinthians 5. Das ist genau das, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt. In verse 16. In Vers 16. He said, from now on we recognize nobody according to the flesh. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Nobody. Niemand. So guys, don't look at yourself outside of the revelation of who you are in Christ. Leute, betrachtet euch nicht außerhalb der Offenbarung, wer ihr in Christus seid. Because if you do, you will have the wrong revelation about who you really are. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr die falsche Offenbarung darüber haben, wer ihr wirklich seid. So look. Also schau. And as Christ himself is seen for who he really is. Und so wie Christus selbst, als das erkannt wird, wer er wirklich ist. Who you really are will also be revealed. Wird auch offenbart werden, wer ihr wirklich seid. For you are now one with him in glory, in his glory. Denn ihr seid jetzt eins mit ihm in seiner Herrlichkeit. So guys, please don't give yourselves identity outside of Christ. Leute, bitte gebt euch keine Identität außerhalb von Christus. You will see a failure. Du wirst ein Versagen sehen. You will see a defeated person. Du wirst eine besiegte Person sehen. You will see lack. Du wirst Mangel sehen. This morning I kept repeating to myself. Heute Morgen wiederholte ich immer wieder zu mir selber. Because of all the resources of God, I refuse to accept my limitations. Aufgrund all der Ressourcen Gottes weigere ich mich, meine Begrenzungen zu akzeptieren. See, I have natural limitations. Du siehst, ich habe natürliche Begrenzungen. But in Christ, aber in Christus, with all of his resources, mit all seinen Ressourcen, I can't accept these limitations. Kann ich diese Begrenzungen nicht akzeptieren. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.